Ein Sprecher des Außenministeriums der TVIAK gab am 2. Juli einem Reporter der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur Antwort auf seine Frage in Bezug darauf, dass die USA erneut die TVIAK in die Sache Menschenhandel einbezogen haben. Die USA, so sagte der Sprecher, führten am 30. Juni im sogenannten Bericht über den Menschenhandel 2016 verschiedene erfundene Materialien an und provozierten somit wieder die würdevolle TVIAK. Eigentlich sind die USA selbst König der Menschenrechtsverletzung, Großmacht und Ausgangspunkt des Menschenhandels. Und dass ausgerechnet sie uns die TVIAK in Frage stellen, ist unerhört und ein intensiver Ausdruck ihrer feindseligen Nordkorea-Politik. Gerade die USA sind Menschenrechtswüste, wo allerlei welterschütternde schreckliche Menschenrechtsverletzungen schalten und walten. Es ist lächerlich, dass sie den angeblichen Menschenhandel der TVIAK, der gar nicht vorhanden ist, im Munde führen. Da ihre Nordkorea-Politik immer deutlicher bankrott geht, wollen die Amerikaner durch die Beeinträchtigung des Images der TVIAK die internationale Aufmerksamkeit ablenken und beschäftigen sich mit der Herstellung der wertlosen Dokumente, um somit die Gesellschaftsordnung der Republik umzustürzen. Der offene werdende wagemutige Versuch der USA zum Sturz der Gesellschaftssystems der TVIAK führt nur dazu, dass die Republik an der Linie für parallele Entwicklung der Wirtschaft und der nuklearen Streitkräfte noch konsequenter festhält und ihre selbstverteidigenden atomaren Abschreckungsmittel qualitativ und quantitativ weiter verstärkt. Die Vereinigten Staaten von Amerika sollen die neue strategische Stellung der TVIAK und die Tendenz der Zeit richtig einsehen, sich von der dummen Feindschaft befreien und sich auf neue Art und Weise zur Republik verhalten.